suchen, gräbst du auch im Stiel. Komm, back mir noch ne Apfeltorte, dann bring ich dich alle Pforte und schlag dich. Auf den Tisch und hör nicht mehr.